Moin und willkommen beim, ich sag mal, Bonsai-Podcast der Meerwutstropfen. Ein anderer Titel ist mir ehrlich gesagt noch nicht eingefallen. Es geht um kurze Podcasts, die sich beschäftigen mit kleinen Ausschnitten aus Talkshows und dementsprechend den Aussagen, die Politiker darin getroffen haben und was sie damit vielleicht sagen wollten oder auch nicht sagen wollten. Bonsai-Podcast ist natürlich jetzt, kann man vielleicht nehmen, aber vielleicht auch nicht. Sollte euch was Besseres einfallen, wie man das Ganze nennen könnte, dann schreibt es gern in die Kommentare oder schickt einfach eine Mail. Und wenn es dann passt, dann übernehme ich das auch gerne und nenne den Podcast dann eben nicht mehr Bonsai-Podcast. Ich hatte schon über Meerwutstropfen, Talkshow, Flüstern nachgedacht, aber irgendwie finde ich das sperrig. Egal, vielleicht habt ihr noch andere Ideen. In der ersten kleinen Folge hatte ich mich mit Volker Kauder auseinandergesetzt, der bei Anne Will zu Besuch war, und diesmal wieder Anne Will, wen überrascht es, ein anderer Gast allerdings, der gute alte Peter Altmaier, der ja wirklich immer unglaublich viele wichtige Dinge zu sagen hat. Und diesmal geht's um die Leistungsbilanzüberschüsse, sprich um die Exportweltmeisterschaft Deutschlands, die ja so wichtig ist und die ja so wahnsinnig hochgehalten wird. Obwohl im Grunde genommen letztlich inzwischen eigentlich fast jeder weiß, dass Exportweltmeisterschaft eben bedeutet, dass das Ganze auf Kosten anderer Länder geht. Aber gut, das nur am Rande. Peter Altmaier hat dazu natürlich auch was zu sagen und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Allerdings müssen wir vorher zum Einstieg uns Jürgen Trittin anhören, der ja gewissermaßen die Einleitung spricht. Und das machen wir jetzt. Aber ich finde, einen zweiten Punkt, darüber muss Deutschland noch mal sehr ernsthaft nachdenken. Wir haben ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, was danach strebt, steht im Gesetz, eine ausgeglichene Leistungsbilanz zu haben. Wir haben innerhalb der Europäischen Union Regeln, dass einzelne Mitgliedstaaten nur begrenzt Leistungsüberschüsse erreichen dürfen. Über all das sind wir ein Stück hinweggekommen. Ein Stück hinweggekommen, das ist zugegebenermaßen ein bisschen vorsichtig formuliert, wenn man sich allein die Situation in Griechenland und anderen südeuropäischen Ländern anguckt, die darunter zu leiden haben, dass sie sich hoch verschuldet haben aufgrund der Tatsache, dass wir gerne Exportweltmeister werden wollten und ganz wichtig natürlich auch bleiben wollten. Warum? Weil unsere Produkte so verdammt gut sind. Und ich glaube, in der Tat, auch wenn es mir schwerfällt, er hat dort einen wunden Punkt getroffen, der auch in Europa zu immer neuen Diskussionen führt. Er ist Trump in dem Fall. Ja, Trump an dieser Stelle. Das ist auch so ein schönes Ding. Natürlich ist Trump ein Vollpfosten, das kann man ja gar nicht anders sagen. Aber mein Gott, der Mann kann auch mal was Richtiges sagen. Man glaubt es kaum irgendwie. Aber gut, der Hinweis musste offensichtlich sein. Nämlich, dass wir zu geringe Binnennachfrage nach wie vor in Europa haben. Der da übrigens gerade reinwirrt, das macht er ja gerne und immer mal wieder, ist übrigens John Kornblum, der ja irgendwie in keiner Talkshow, wenn es irgendwie um die USA geht, bei Anne Will fehlen darf. Aber auch das nur am Rande. Dass er noch gesteigert haben in den letzten Jahren. Wir hatten früher mal eine ausgeglichene Handelsbilanz in Europa, trotz des großen Handelsüberschusses, den Deutschland hatte. Das ist heute anders. Das heißt, wir werden auch an der Stelle unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und das Interessante ist ja, dass die Kanzlerin das jetzt in den USA in der Pressekonferenz auch in gewisser Weise anerkannt hat. Sie hat ja verstanden, dass die Kombination von Handelsüberschuss. Diese Stimme gehört übrigens Christiane Kaufmann vom Spiegel, der ja bekannt dafür ist, das linksradikalste Nachrichtenmagazin in ganz Bayern oder vielleicht auch woanders zu sein. Und niedrigen Verteidigungsausgaben tatsächlich für die USA extrem schwer verdaulich ist. Und sie ist darauf zum ersten Mal in dieser Form auch mit einem gewissen Verständnis eingegangen. Und jetzt kommt Alex. Peter, Entschuldigung. Aber da muss man auch differenzieren. Dass wir uns verpflichtet haben, die Verteidigungsausgaben in Richtung auf 2% zu erhöhen, in der letzten großen Koalition gemeinsam übrigens, das geht darauf zurück, dass Präsident Obama sagte, es kann nicht sein, dass die Amerikaner wesentlich mehr für Verteidigung ausgeben als die Europäer. Gut, also diese Einigung und Verpflichtung und Obama und so weiter und so fort und Verteidigungsausgaben, was ja nichts anderes als Kriegsausgaben bedeutet, das lasse ich jetzt einfach mal über die Kante fallen, obwohl das eigentlich schon ein zusätzlicher Mini-Podcast wert wäre. Aber wir wollen ja über die Exportüberschüsse sprechen, also hören wir dem guten Peterle nochmal zu. Wir sind nicht die Einzigen, die vor der Aufgabe stehen. Das halte ich auch für richtig. Das Zweite ist mit dem Überschuss. Wissen Sie, 80% der Oberklasseautos weltweit werden aus Deutschland oder von deutschen Unternehmen in den USA oder anderswo gebaut, weil die Menschen diese Autos mögen und weil sie sie toll und gut finden. Es gibt Mittelklassewagen, es gibt Kleinwagen, die werden in Deutschland gebaut und werden in viele Länder dieser Welt exportiert. Ich möchte nicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei VW oder bei Ford oder bei BMW sagen wollen, wenn ihr mittwochs nachmittags um 16 Uhr das Limit für eine ausgeglichene Handelsbilanz erreicht habt, dann geht ihr nach Hause und es werden keine Autos mehr hergestellt. So, und bevor jetzt das Chaos losbricht, denn das wird das gleich tun, weil alle durcheinander brabbeln, möchte ich doch nochmal darauf hinweisen, das ist der eigentliche Punkt. Das ist Populismus pur. Herr Altmaier behauptet, dass, wenn wir nicht mehr Exportweltmeister sind, plötzlich alles zusammenbricht, wir die deutschen Arbeiter am Fließband von BMW, Mercedes, VW, gut, VW ist noch ein anderes Thema, aber egal, dass wir die dann alle nach Hause schicken müssen, wenn wir nicht mehr Exportweltmeister sein können. Wenn wir nicht mehr Exportweltmeister sein können, dann ist alles vorbei, dann ist alles aus. Es ist so traurig, ich kann nicht mehr. Es ist so schlimm, wirklich. Ich bin sehr dafür, dass wir auch in der internationalen Situation dafür sorgen, dass diejenigen, die gut sind, dann noch ihre Waren verkaufen. Aber im Übrigen, lieber Jürgen Trittin, ja, ist habe ich noch, hat doch niemand. Ja doch, das war ja, das war ja, lieber Jürgen. Das war im Zweifel nicht der Punkt. Wir wollen nicht streiten. Wir wollen doch nicht streiten. Es würde sich an dem deutschen Automobilexport überhaupt nichts ändern, wenn wir beispielsweise in Europa mehr investieren würden in Netze, in Infrastruktur, in Digitalisierung. Dies würde sich in der Leistungsbilanz niederschlagen, ohne dass wir ein einziges Auto weniger exportiert hätten. Das ist der Punkt, um den es geht. Ergänzend könnte man noch hinzufügen, dass es möglicherweise tatsächlich auch andere Länder gibt, die gute Dinge produzieren, die wir einfach importieren könnten. Also nochmal, also wir nicht nur exportieren, sondern wir auch importieren, um so, aber okay, das ist jetzt vielleicht, ja, keine Ahnung, ein bisschen schräg.